zurück zu Herrn Frodo, aber ich dachte, ich muss doch mal reinschauen und sehen, wie es Frau Kattung geht. Und dir, Rosi?« »Uns geht es ganz gut, danke«, sagte Frau Kattun. »Oder so könnte es uns gehen, wenn dieses Diebsgesindel nicht wäre.« »Na dann mach bloß, dass du wieder wegkommst«, sagte Rosi. »Wenn du die ganze Zeit auf den Herrn Frodo aufpassen musstest, wie kannst du ihn da jetzt allein lassen, wo es gefährlich wird?« Das war zu viel für Sam. Es hätte eine wochenlange Antwort erfordert oder gar keine. Er wandte sich ab und stieg auf sein Pony. Aber als er losreiten wollte, kam Rosi die Treppe heruntergerannt. »Ich finde, du siehst gut aus, Sam«, sagte sie. »Jetzt geh, aber pass auf dich auf und komm gleich wieder, wenn ihr mit den Sträuchen fertig seid.« Kam, fand er das ganze Dorf in Aufruhr. Abgesehen von vielen jungen Burschen waren schon über 100 stämmige Hobbits versammelt, mit Äxten, Vorschlaghämmern, Tranchiermessern und handfesten Knüppeln, und einige hatten Jagdbogen. Weitere kamen noch von den entlegeneren Gehöften hinzu. Einige Dorfbewohner hatten ein großes Feuer gemacht, einfach weil es die Stimmung hob, aber auch weil es eines von den Dingen war, die der Boss verboten hatte. Als es Nacht wurde, ließen sie es hell auflodern. Andere versperrten auf Marys Befehl an beiden Seiten des Dorfes die Hauptstraße mit Schranken. Als die Landbüttel zu der unteren marschiert kamen, waren sie ratlos. Aber als sie sahen, wie die Dinge standen, nahmen die meisten ihre Federn von den Mützen und schlossen sich dem Aufruhr an. Die anderen schlichen sich davon. Sam fand Frodo und seine Freunde am Feuer, im Gespräch mit dem alten Tom Kattun und umdrängt von der bewundernden Menge der Wasserrauer Hobbits. »So, was machen wir als nächstes?« sagte der Bauer Kattun. »Ich kann es nicht sagen, bevor ich mehr weiß«, sagte Frodo. »Wie viele von diesen Sträuchen gibt es denn hier?« »Schwer zu sagen«, sagte Kattun. »Die streunen herum, kommen und gehen. Manchmal sind es 50 Mann in ihren Baracken oben in Hobbingen, aber von da gehen sie auf Streife, klauen oder sammeln, wie sie das nennen. Trotzdem, um den Boss, wie der sich schimpft, sind selten weniger als 20. Er sitzt in Beutelsend oder saß dort. Aber in letzter Zeit hat er sich anderswo nicht blicken lassen. Überhaupt hat ihn seit ein, zwei Wochen schon niemand mehr gesehen. Aber die Menschen lassen auch niemanden zu ihm.« »Hobbingen ist nicht ihr einziges Lager, oder?« sagte Pippin. »Leider nicht«, sagte Kattun. »Eine ganze Menge von ihnen sollen im Süden sein, in Langgrund und an der Sarnfurt. Und noch so einige treiben sich am Waldende herum. Und dann haben sie noch Baracken im Wegscheid. Außerdem gibt es noch die Regellöcher, wie sie dazu sagen, die alten Speicherstollen in Michelbinge, aus denen sie ein Gefängnis für alle gemacht haben, die sich gegen sie auflehnen. Trotzdem, ich schätze, sie sind alles in allem nicht mehr als 300 im ganzen Auenland. Vielleicht sogar weniger. Wir können mit ihnen fertig werden, wenn wir zusammenhalten.« »Haben Sie irgendwelche Waffen?« fragte Mary. »Peitschen, Messer, Keulen. Genug für ihr schmutziges Handwerk. Doch das ist alles, was man bisher bei ihnen gesehen hat. Aber ich nehme an, wenn es zum Kampf kommt, haben sie noch einiges mehr. Manche wenigstens haben Bogen. Sie haben ein paar von unseren Leuten erschossen.« »Da hast du's, Frodo«, sagte Mary. »Ich hab's doch gewusst. Wir werden kämpfen müssen. Nun, die haben mit dem Blutvergießen angefangen.« »Stimmt nicht ganz«, sagte Kattun. »Wenigstens nicht mit dem Schießen. Damit haben die Tooks angefangen. Du weißt doch, Herr Peregrin, dein Vater, der ist noch nie ein Freund von diesem Lotho gewesen, von Anfang an nicht. Er hat gesagt, wenn irgendwer in diesen Zeiten den Chef spielen müsse, dann der rechtmäßige Tain des Auenlandes und nicht irgend so ein Neureicher. Und als Lotho ihm seine Menschen auf den Hals geschickt hat, da kam für sie nichts dabei heraus. Die Tooks haben Glück mit ihren tiefen Höhlen in den Grünbergen, in den Gros Smials. Und all dem, da kommen die Menschen nicht an sie heran, und sie lassen die Strolche auch gar nicht erst in ihr Land. Wenn welche eindringen, machen die Tooks Jagd auf sie. Drei haben die Tooks wegen Herumstreunens und Räuberei erschossen. Danach wurden die Strolche noch biestiger. Und nun halten sie das Tookland ziemlich scharf bewacht. Niemand kommt da mehr rein oder raus.« »Umso besser für die Tooks«, rief Pippin. »Jetzt aber wird jemand reinkommen. Ich reite sofort zu den Smials. Wer kommt mit nach Buckelstadt?« Mit einem halben Dutzend junger Burschen auf Ponys ritt Pippin los. »Bis bald«, rief er. Über die Felder sind es nur rund 14 Meilen. Morgen früh bin ich wieder da, mit einer Kompanie Tox.« Mary schickte ihnen einen Hornruf nach, als sie in die dunkelnde Nacht hinausritten. Das Volk jubelte. »Trotzdem«, sagte Frodo zu allen, die in der Nähe standen, »möchte ich kein Blut vergießen. Nicht einmal unter Strolchen, wenn es nicht sein muss, um zu verhindern, dass einem Hobbit ein Haar gekrümmt wird.« »Na schön«, sagte Mary, »aber jetzt, glaube ich, kann uns jeden Augenblick die Bande aus Hobbingen einen Besuch machen. Die kommen sicher nicht, um alles in Ruhe zu bereden. Wir wollen versuchen, anständig mit ihnen zu verfahren, aber wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Ich habe nun einen Plan.« »Sehr gut«, sagte Frodo, »triff du alle Vorkehrungen.« Herbeigerannt, die in Richtung Hobbingen ausgeschickt worden waren. »Sie kommen«, sagten sie, »20 oder mehr, aber zwei sind abgebogen und gehen querfeldein nach Westen.« »Nach Wegscheid vermutlich«, sagte Katun, »um Verstärkung zu holen. Das sind 15 Meilen hin und 15 zurück. Um die brauchen wir uns einstweilen nicht zu kümmern.« Mary eilte davon, Befehle ausgeben. Katun ließ die Straße räumen. Alle wurden in die Häuser geschickt, bis auf die erwachsenen Hobbits, die irgend so etwas wie eine Waffe hatten. Sie brauchten nicht lange zu warten. Bald hörte man laute Stimmen, dann das Stampfen von schweren Füßen. Gleich darauf kam ein ganzer Trupp Menschen die Straße entlang. Sie sahen die Sperrschranken und lachten. In diesem kleinen Ländchen konnte es doch schlechterdings nichts geben, das standhielte, wenn 20 von ihrem Schlag zusammen dagegen vorgingen. Die Hobbits öffneten die Schranke und traten beiseite. »Danke«, spotteten die Menschen. »Und nun lauft heim ins Bett, sonst gibt es die Peitsche.« Dann marschierten sie weiter die Straße entlang und brüllten, »Licht aus! Alle Mann in die Häuser und drin geblieben! Oder wir bringen 50 von euch für ein Jahr in die Regellöcher! Rein mit euch! Der Boss verliert die Geduld!« Niemand kümmerte sich um ihre Befehle. Aber als die Kerle vorüber waren, schlossen die Hobbits hinter ihnen auf und kamen leise hinterdrein. Dann kamen die Menschen zu dem Feuer, wo der Bauer Katun stand, ganz allein, und sich die Hände wärmte. »Wer bist du? Und was denkst du, was du da machst?« fragte der Führer der Strolche. Katun drehte sich langsam zu ihm um. »Das wollte ich gerade dich fragen«, sagte er. »Das hier ist nicht dein Land, und du hast hier nichts zu suchen.« »Doch, dich suche ich«, sagte der Mensch. »Du bist verhaftet. Nehmt ihn fest, Jungs, ins Riegelloch mit ihm und haut einmal drauf, dass er still ist.« Die Menschen gingen einen Schritt vor. Dann kamen sie jäh zum Halt, Stimmen wurden laut, ringsum, und plötzlich merkten sie, dass der Bauer Katun nicht allein war. Sie waren umzingelt. Auf allen Seiten am Rand des Feuerscheins standen die Hobbits, die aus dem Schatten herangeschlichen waren. Sie waren fast 200, alle mit irgendeiner Waffe. Mary trat vor. »Wir kennen uns schon«, sagte er zu dem Anführer, »und ich hab dich davor gewarnt, je wieder hierher zu kommen. Jetzt warne ich dich nochmal. Du stehst im Licht, und mehrere Bogen zielen auf dich. Rühre einen Finger gegen diesen Bauern oder gegen irgendwen sonst, und du wirst sofort erschossen. Legt alle Waffen nieder, die ihr habt.« Der Oberstrolch sah sich um. Er war in eine Falle gegangen. Aber jetzt, mit 20 von seinen Kumpanen im Rücken, hatte er keine Angst. Er kannte die Hobbits zu schlecht, um die Gefahr zu begreifen. Er fasste einen törichten Entschluss, es darauf ankommen zu lassen. Es konnte nicht schwer sein, durchzubrechen. »Auf sie, Jungs«, rief er, »gebt's ihnen!« Mit einem langen Messer in der linken und einer Keule in der rechten Hand stürmte er auf den Ring los, um sich in Richtung Hobbingen durchzuschlagen. Er holte zu einem wuchtigen Hieb gegen Mary aus, der ihm in den Weg trat. Er fiel tot um. Von 4 Pfeilen getroffen. Das genügte den anderen. Sie gaben klein bei. Man nahm ihnen die Waffen ab, fesselte sie aneinander und führte sie ab in eine leere Hütte, die sie selbst gebaut hatten. Dort wurden sie an Händen und Füßen gebunden und unter Bewachung eingesperrt. Die Leiche des Anführers wurde weggeschafft und begraben. »Scheint fast zu einfach zu sein nach all der Aufregung, nicht?« sagte Katun. Ich habe gesagt, wir könnten mit denen fertig werden, aber wir brauchten erst jemand, der uns dazu aufrief. Ihr seid zur rechten Zeit heimgekehrt, Herr Mary. Es bleibt noch einiges zu tun, sagte Mary. Wenn deine Schätzung stimmt, dann sind wir noch nicht mit einem Zehntel von ihnen fertig. Aber nun ist es dunkel. Ich denke, unseren nächsten Schlag können wir erst morgen führen. Dann müssen wir dem Boss einen Besuch machen. Warum nicht jetzt? Sagte Sam. Es ist kaum später als 6. Und ich will meinen Vater sehen. Weißt du, wie es ihm geht, Herr Khatun? Nicht zu gut und nicht zu schlecht, Sam, sagte der Bauer. Sie haben den Beutelhaldenweg aufgegraben, und das war ein harter Schlag für ihn. Er wohnt jetzt in einem von den neuen Häusern, die von den Menschen gebaut wurden, als der Boss sie noch zu anderen Arbeiten als Sengen und Stehlen verwenden konnte. Keine Meile weit vom Rand von Wasserau. Aber er schaut bei mir herein, wenn er Gelegenheit hat, und ich sorge dafür, dass er besser zu essen hat als mancher armen Kerle. Natürlich gegen die Vorschriften. Ich hätte ihn bei mir aufgenommen, aber das war verboten. Schönen Dank, Herr Khatun. Und ich werde es dir nie vergessen, sagte Sam. Aber ich muss ihn sehen. Der Boss und dieser Scharka, von dem Sie geredet haben, die könnten da oben bis morgen früh allerhand Unheil anrichten. Gut, Sam, sagte Khatun, nimm ein oder zwei Jungen mit und hol ihn in mein Haus. Du brauchst nicht über die Wässer in die Nähe des alten Dorfs Hobbingen zu gehen. Mein Jolly hier wird dir den Weg zeigen. Er ließ für die Nacht Wachen rings ums Dorf und an den Straßensperren aufstellen. Dann gingen er und Frodo mit zum Bauern Khatun. Als sie mit der Familie in der warmen Küche saßen, stellten die Khatuns ein paar höfliche Fragen nach ihren Reisen, hörten aber bei den Antworten kaum zu. Die Ereignisse im Auenland beschäftigten sie viel mehr. »Angefangen hat alles mit Pickel, wie wir ihn nennen«, sagte der Bauer Khatun. »Und zwar bald nachdem du fort warst, Herr Frodo.« »Ganz komische Ideen hatte er, der Pickel. Anscheinend wollte er alles in die Hand bekommen und dann andere herumkommandieren. Bald zeigte sich, dass er schon einiges mehr an Besitz hatte, als gut für ihn war.« Und er raffte immer noch mehr zusammen, obwohl es ein Geheimnis ist, woher er das Geld hatte. Mühlen und Melzereien, Gasthäuser, Bauernhöfe und Pfeifenkrautpflanzungen. Sandigmanns Mühle hatte er anscheinend schon gekauft, ehe er nach Beutelsend kam. Der Grundstock war natürlich sein großer Besitz im Südviertel, den er von seinem Vater hatte. Und es scheint, dass er eine Menge vom besten Kraut ins Ausland verkauft und ein paar Jahre lang in aller Stille weggeschickt hat. Aber Ende letzten Jahres fing er an, ganze Wagenladungen wegzuschicken und nicht nur Pfeifenkraut. Viele Dinge wurden allmählich knapp und der Winter kam. Die Leute wurden wütend, aber dagegen wusste er sich zu helfen. Eine Menge Menschen, die meisten Strolche, kamen mit großen Fuhrwerken ins Land. Manche, um die Waren nach Süden wegzuschaffen, andere, um zu bleiben. Und es kamen immer mehr. Ehe wir wussten, wie uns geschah, hatten sie sich hier und da im Auenland festgesetzt, fällten Bäume, wühlten den Boden um und bauten sich Schuppen und Häuser nach ihrem Geschmack. Zuerst zahlte Pickel noch für die Waren und für die angerichteten Schäden. Aber bald spielten die Menschen sich als die Herren auf und nahmen sich, was sie wollten. Dann gab es ein bisschen Ärger, aber nicht genug. Der alte Bürgermeister Willi Weißfuß machte sich auf nach Beutelsend, um Einspruch zu erheben, aber er kam gar nicht bis dorthin. Die Strolche fingen ihn ab und steckten ihn in ein Loch in Michelbinge hinter Schloss und Riegel, und da sitzt er noch heute. Und dann, es muss bald nach Neujahr gewesen sein, gab es keinen Bürgermeister mehr. Und Pickel nannte sich Oberst der Landbüttel oder kurz Boss und machte, was er wollte. Und wenn jemand aufsässig wurde, wie sie das nannten, dann erging es ihm wie Willi. So wurde alles immer schlimmer. Es gab nichts mehr zu rauchen, außer für die Menschen. Und der Boss hielt nichts von Bier, außer wenn es seine Menschen tranken, und ließ alle Gasthäuser schließen. Und außer den Vorschriften wurde alles knapper und knapper. Es sei denn, man konnte ein bisschen was für sich selbst auf die Seite bringen, bevor die Strolche kamen und alles einsammelten. Zur gerechten Verteilung. Was bedeutete, dass sie alles bekamen und wir nichts. Bis auf die Abfälle, die man sich in den Büttelhäusern holen konnte, wenn man sie noch genießbar fand. Alles sehr schlecht. Aber seit Scharka gekommen ist, wird nur noch verwüstet. »Wer ist denn dieser Scharka?« sagte Mary. »Ich hörte, wie einer der Strolche von ihm sprach.« »Der oberste Strolch von allen, wie es scheint«, antwortete Khatun. »Es muss während der letzten Erntetage gewesen sein, Ende September. als wir zum ersten Mal von ihm gehört haben. Wir haben ihn nie gesehen, aber er sitzt oben in Beutels End. Und er ist nun der echte Boss, nehme ich an. Die Strolche tun, was er sagt. Und was er sagt, ist meistens abhacken, niederbrennen, vernichten und neuerdings auch töten. Was sie tun, hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Nicht mal einen schlechten. Sie hacken Bäume ab und lassen sie liegen, brennen Häuser nieder und bauen keine mehr. Zum Beispiel Sandigmanns Mühle. Pickel hat sie fast sofort abreißen lassen, als er nach Beutels End kam. Dann holte er eine Bande übel aussehender Menschen heran, damit sie ihm eine größere bauten, vollgestopft mit Rädern und lauter fremdländischen Maschinen. Der Einzige, dem das gefallen hat, war dieser Trottel von Tim, und der darf dann nun den Menschen die Räder putzen, wo sein Vater mal der Müller und sein eigener Herr gewesen ist. Pickel hat sich vorgestellt, man müsste mehr und schneller mahlen können, oder so sagte er. Er hat noch andere Mühlen wie diese. Aber zum Mahlen gehört nun erst einmal Korn. Und für die neue Mühle war nicht mehr davon da als für die alte. Und seit Schalker da ist, mahlen sie überhaupt kein Korn mehr. Sie sind nur ständig am Hämmern, lassen Rauch und Dampf ab und geben selbst nachts in Hobbingen keine Ruhe. Und sie kippen mit voller Absicht ihren Dreck in die Wässer. Der ganze Unterlauf ist verseucht. Und von da fließt es in den Brandywein. Wenn sie aus dem Auenland eine Wüste machen wollen, sind sie auf dem richtigen Wege. Ich glaube nicht, dass dieser Dummkopf von Pickel hinter all dem steckt. Ich sage, das ist dieser Scharker. Stimmt, warf Tom der Jüngere ein. Sie haben ja sogar Pickels Mutter festgenommen, die alte Lobelia. Und wenigstens er, wenn auch sonst niemand, hat doch sehr an ihr gehangen. Manche Hobbinger haben es mit angesehen. Sie kommt die Straße herunter mit ihrem alten Regenschirm. Ein paar von den Strolchen gehen hinauf mit einem großen Karren. »Wo wollen Sie hin?« fragt sie. »Nach Beutels End«, sagen die Kerle. »Wozu?« sagt sie. »Für Scharker ein paar Schuppen aufbauen«, sagen die Strolche. »Wer hat Ihnen das erlaubt?« sagt sie. »Scharker«, sagen die Lumpen. »Also geh schon aus dem Weg, alte Hexe.« »Ich werd euch was scharken, ihr gemeinen Strauchdiebe«, sagt sie und geht mit dem Regenschirm auf den Truppführer los, der fast zweimal so groß ist wie sie. Da haben sie festgenommen und in die Riegellöcher gesteckt. Eine alte Frau wie sie. Da stecken auch noch andere, die wir mehr vermissen. Aber man kann nicht bestreiten, sie hat mehr Mut bewiesen als die meisten. Kam Sam mit seinem Vater hereingeplatzt. Der alte Gamgee sah nicht viel älter aus, war aber noch schwerhöriger geworden. »Guten Abend, Herr Beutlin«, sagte er. »Freut mich wirklich, dich wohlbehalten wiederzusehen. Aber ich habe ein Hündchen mit dir zu rupfen, wenn ich mal so sagen darf. Du hättest Beutels End niemals verkaufen dürfen, hab ich doch schon immer gesagt. Damit hat das ganze Malheur angefangen. Und während ihr im Ausland herumtrampoliert seid und hinter schwarzen Männern her über die Berge gejagt, nach allem, was ich von meinem Sam gehört hab, aber wozu das Ganze, hat er nicht gesagt, da haben die hier den Beutelhaldenweg umgegraben und meine Knullen kaputt gemacht.« »Das tut mir sehr leid, Herr Gamgee«, sagte Frodo, »aber nun bin ich wieder da und will sehen, ob es sich wieder gut machen lässt.« »Na, anständiger kann man doch gar nicht sein«, sagte der Ohm. »Ein richtig vornehmer Hobbit ist der Herr Frodo Beutlin, hab ich immer gesagt, egal, was man von manchen anderen, nimm's mir nicht übel, aus der Familie auch denken mag. Und ich kann nur hoffen, mein Sam hat sich auch anständig benommen, und du bist mit ihm zufrieden.« »Vollkommen zufrieden, Herr Gamgee«, sagte Frodo. »Ja, wenn du mir das glauben kannst, er ist nun sogar eine der berühmtesten Persönlichkeiten in aller Welt. Und über seine Taten werden schon Lieder gesungen, von hier bis zu den Meeresküsten und bis über den großen Strom.« Sam errötete, aber mit einem dankbaren Blick zu Frodo hin, denn Rosi Khatun hatte leuchtende Augen bekommen und lächelte ihn an. »Na, und das soll man alles glauben?« sagte der Ohm. »Aber so viel sehe ich, dass er in komische Gesellschaft geraten sein muss. Was ist denn aus seinem Wams geworden? Ich meine, muss man denn ein Hemd von einem Klempner am Leib tragen, ob's nun praktisch ist oder nicht?« War der Bauer Khatun mit seiner ganzen Familie und seinen Gästen wieder auf den Beinen. In der Nacht hatte man nichts gehört, aber sicherlich würde es noch heiß hergehen, ehe der Tag um war. »Scheint so, als ob von den Strolchen keiner mehr oben in Beutels End ist«, sagte Khatun. aber die Bande aus Wegscheid könnte nun jeden Augenblick da sein. Nach dem Frühstück kam ein reitender Bote aus dem Tuckland. Er war in Hochstimmung. »Der Tain hat unser ganzes Land zu den Waffen gerufen«, sagte er, »und die Nachricht geht herum wie ein Lauffeuer. Die Menschen, die unsere Grenzen bewacht haben, flüchten nach Süden, soweit sie lebendig entkommen sind. Der Tain setzt ihnen nach, um die große Bande dort unten festzuhalten, aber Herrn Peregrin hat er mit allen Leuten, die er entbehren kann, hierher geschickt.« Die nächste Meldung war nicht so gut. Mary, der die ganze Nacht draußen unterwegs gewesen war, kam gegen 10 Uhr zurückgeritten. »Ein großer Haufen ist im Anmarsch, etwa 4 Meilen von hier«, sagte er. »Sie kommen auf der Straße von Wegscheid, und allerlei Herumstreuner haben sich ihnen angeschlossen. Sie müssen fast 100 Mann sein. Unterwegs legen sie Brände, verfluchtes Pack.« »Ah, die werden also nicht lange reden, sondern gleich dreinschlagen und töten, wen sie nur kriegen«, sagte der Bauer Katun. »Wenn die Tuks nicht vorher kommen, gehen wir am besten in Deckung und schießen, ohne erst zu verhandeln. Ganz ohne Kampf wird es nicht abgehen, Herr Frodo.« Aber die Tuks kamen vorher. Bald darauf marschierten sie heran, Pippin an der Spitze von 100 Hobbits aus Buckelstadt und den Grünbergen. Mary hatte nun genug wehrhafter Hobbits, um mit den Strolchen fertig zu werden. Kundschafter meldeten, dass die Feinde sich dicht beisammen hielten. Sie wussten, dass das ganze Land sich gegen sie empörte, und gedachten offenbar, den Aufstand an seinem Herd in Wasserau rücksichtslos niederzuschlagen. Aber so wüste Burschen sie auch sein mochten, einen Führer, der wusste, was Krieg ist, hatten sie anscheinend nicht. Sie marschierten ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen heran. Mary hatte seinen Plan schnell fertig. Die Strolche kamen auf der Oststraße und bogen ohne anzuhalten in die Wasserauer Straße ein, die hier ein Stück zwischen steilen, oben mit niedrigen Hecken bestandenen Böschungen bergauf führt. Hinter einer Biegung, etwa eine Achtelmeile hinter der Hauptstraße, stießen sie auf eine feste Barrikade aus umgekippten alten Bauernwagen. Die brachte sie zum Stehen. Im gleichen Moment bemerkten sie, dass hinter den Hecken zu beiden Seiten über ihnen Hobbits standen. Hinter ihnen schoben andere Hobbits nun weitere Wagen auf die Straße, die auf einem Feld versteckt gestanden hatten, und versperrten ihnen so den Rückweg. Von oben herab redete eine Stimme sie an. »So, ihr seid in eine Falle gelaufen«, sagte Mary. »Euren Kumpanen aus Horbingen ist es ebenso ergangen, und von denen ist einer tot und die anderen sind gefangen. Legt die Waffen nieder. Dann geht ihr 20 Schritt zurück und setzt euch auf den Boden. Wer auszubrechen versucht, wird erschossen.« Aber so leicht ließen die Strolche sich nicht einschüchtern. Einige wenige wollten gehorchen, wurden aber von ihren Spießgesellen sofort zurechtgewiesen. 20 oder mehr rannten zurück und griffen die hintere Barrikade an. 6 wurden erschossen, aber die übrigen brachen durch, töteten 2 Hobbits und flüchteten dann einzeln querfeldein in Richtung Waldende. 2 von ihnen brachten die Verfolger noch zur Strecke. Mary stieß laut in sein Horn, und von fern kamen Antwortsignale. »Die kommen nicht weit«, sagte Pippin. »Das ganze Land wimmelt jetzt von unseren Jägern.« Dahinter versuchten die in der Gasse Eingeschlossenen, immer noch etwa 80, die Barrikade und die Böschungen zu ersteigen, und die Hobbits sahen sich gezwungen, viele von ihnen zu erschießen oder mit den Äxten totzuschlagen. Aber von den Stärksten und Verwegensten brachen viele an der Westseite durch und droschen grimmig auf die Hobbits ein, nun mehr aufs Töten als auf Flucht bedacht. Mehrere Hobbits fielen, und ihre Reihen wankten, als Mary und Pippin von der Ostseite herüberkamen und die Menschen angriffen. Mary selbst erschlug den Anführer, einen scheeläugigen Knochenbrecher, der aussah wie ein riesiger Ork. Dann zog er seine Leute zurück und umzingelte die Menschen, die noch übrig waren, mit einem weiten Kreis von Bogenschützen. Und dann war alles vorüber. Fast 70 von den Strolchen lagen tot auf dem Schlachtfeld, und 1 Dutzend wurde gefangen genommen. 19 Hobbits waren gefallen und etwas über 30 verwundet. Die Leichen der Strolche wurden auf Wagen zu einer nahegelegenen alten Sandgrube gefahren und verscharrt, in der Schlachtgrube, wie sie fortan hieß. Die gefallenen Hobbits wurden zusammen in ein Grab am Hang des Bühls gebettet, wo später ein großer Stein aufgestellt und mit einem Garten umgeben wurde. So endete die Schlacht von Wasserau im Jahre 1419. die letzte, die im Auenland geschlagen wurde, und die einzige seit der Schlacht bei Grünfeld 1147 oben im Nordviertel. Daher erhielt sie, obwohl sie zum Glück nur wenige das Leben gekostet hatte, ein eigenes Kapitel im Roten Buch, und die Namen aller Teilnehmer wurden in einer Ehrenrolle aufgeschrieben und von allen Kennern der auenländischen Geschichte auswendig gelernt. Aus dieser Zeit stammt der beträchtlich gewachsene Ruhm und Reichtum der Familie Katun. Doch als erste werden in allen Berichten die Namen der beiden Hauptleute Meriadoc und Peregrin genannt. Acht teilgenommen, allerdings ohne ein einziges Mal das Schwert zu ziehen. Und in der Hauptsache hatte er sich bemüht, die wegen der eigenen Verluste erbitterten Hobbits von der Tötung derjenigen Feinde abzuhalten, die ihre Waffen schon weggeworfen hatten. Als sie den Kampf beendet,